im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, heute überpünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Zwei Themen nach heute, also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Inka und Inka ist 43. Guten Morgen, Inka. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist, Inka. So, über was reden wir beide? Es war ja gestern die Serie mit Vermisst. Genau, ja. Und da hatte ich auch noch was. Und zwar bin ich damals auch von heute auf morgen aus meinem eigenen Leben gegangen. Ach, wie lange liegt das zurück? Das ist über 20 Jahre her. Du bist von heute auf morgen aus deinem alten Leben rausgegangen. Genau, also ich war in ein Verbrechen verwickelt. Was war das für ein Verbrechen? Das war ein Mord. Was? Ich war Zeuge. Ja. Und bin dann ins Zeugenschutzprogramm gekommen. Moment mal, du kanntest den Mörder, du hast den Mörder beobachtet. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich war also in diesen Kontakten drin halt. Ja. Und dadurch. Und der Mörder wusste das, dass du. Ja. Irgendwie was von ihm wusstest. Und dann, um dich zu schützen, hat die Polizei dich in ein Zeugenschutzprogramm genommen. Genau. Und das Abgefahrene war da dran, ich hatte hauptsächlich angerufen. Gestern war also eine Anruferin, die auch über eine ganz schwere Missbrauchsvergangenheit berichtet hat. Sehr schlimm und sehr traurig, ja. Und genau so ähnlich habe ich das auch erlebt. Mhm. Und ich bin durch diese Zeugenschutzgeschichte eigentlich da rausgekommen, wobei das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Ach, das war so eine Parallelgeschichte. Das ist ja verrückt. Das heißt, dass du vielleicht Zeuge eines Mordes warst, hat dich gerettet aus einem sexuellen Missbrauch? Genau, eigentlich war das so. Also es war eine ganz starke Täterstruktur. Es war so eine rituelle Gruppe. Also wir reden jetzt von deinen Eltern. Genau, von deinem Vater? Familienkreis, im weitesten Sinne auch fremde Leute. Also es war so eine rituelle Gruppe. Ja, was ist eine rituelle Gruppe? Es ist ganz kompliziert. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie eine Sekte, also so wie so eine satanistische Sekte, neofaschistisch. Das heißt also, die vollführen halt irgendwelche Rituale, eigentlich aber nur mit dem Zweck, Kinder zu missbrauchen und Macht auszuüben. Moment, ich unterbreche dich mal. Neofaschistisch und satanistisch? Ja, also in das überschneidet sich bei vielen Tätergruppierungen, weil die vermischen einfach auch viel. Das heißt, deine Eltern, deine Mutter, dein Vater waren in dieser Gruppierung drin. Genau. Und diese Gruppierung, da sie satanistisch ausgerichtet war, haben Kinder missbraucht. Genau. Wie genau sah das aus? Was haben die mit den Kindern gemacht und auch mit dir? Alles, was man sich so denken kann. Also es ging eben nicht nur um sexuellen Missbrauch, es ging halt auch ganz viel um Machtausübung. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal damit konfrontiert wurdest? Das weiß ich nicht, weil ich bin da reingeboren worden. Mhm. Also ganz klein. Ganz von früh auf. Und warst dann bis Anfang 20 da genau. drin? Genau, ich hätte nie die Chance gehabt durch diese andere Geschichte, was damit gar nichts zu tun hat. Das war einfach ein Zufall. Verstehe. In dem Sinne. Ja. Ich wäre da anders nie rausgekommen, weil das ist... Aber Inka, vielleicht nochmal ein paar Beispiele, weil man das so selten öffentlich erfährt in der Öffentlichkeit. Mhm. Es gab in dieser Gruppe einen gruppensexuellen Missbrauch? Oder genau. Wie kann man sich das vorstellen? Genau. Erzähl das mal, wie das abläuft. Also die haben meistens jemanden, der nennt sich dann irgendwie Großmeister oder wie auch immer. Mhm. Halt der große Guru, kann man jetzt mal so sagen, um das verständlich zu machen. Ja. Auf den halt irgendwo alle hören. Mhm. Die haben halt auch immer ganz gewisse Daten, wo dann, ich sag mal in Anführungszeichen, Feste begangen werden, wo man dann eben... Da kommen dann mehrere zusammen wahrscheinlich. Genau, da kommen ganz viele zusammen. Geheime Treffen. So ungefähr kann man das am besten. Es ist ganz, ganz schwierig auch zu beschreiben und es ist für mich auch ganz schwierig zu erzählen, weil es so wenig bekannt ist und weil es auch so unglaubwürdig klingt. Ja, dennoch bitte ich dich, wenn das möglich ist, vielleicht ein paar Sachen zu erzählen. Ich frage einfach, es gab dann, nehmen wir mal an, es gab so eine Festivität. Genau. Es kamen mehrere aus dieser Gruppe zusammen. Mhm. Wie viele Kinder waren anwesend? Es waren manchmal 3, manchmal 4, manchmal auch nur ich, unterschiedlich. Was wurde denn dann in der Gruppe mit den Kindern gemacht? Also es war alles so sehr, ich sag mal, in Anführungszeichen religiös auch gestaltet, mit Gesängen. Mhm. Es gab ein Altar, wo das betreffende Kind dann eben draufgelegt, draufgebunden wurde. Vermutlich unbekleidet? Ja. Ja. Und viele Leute waren immer verkleidet. Also ich könnte gar nicht sagen, was da für Menschen sonst dabei waren. Welche Verkleidung hatten die? Wie waren die verkleidet? Waren so Kutten. Ach so. Kutten, also so wie, keine Ahnung, Mönche. Ja, kann man sich ja so grob vorstellen. Ja, so, also sehr düster, sehr. Jetzt denke ich mir, dieses Kind, ein Kind, vielleicht warst du es dann auch, liegt dann nackt auf diesem Altar. Was geschah denn weiter mit dem Kind? Es wurden manchmal erstmal solche Reinigungsrituale durchgeführt. Man wurde mit irgendwelchen Flüssigkeiten wie Blut oder so eingerieben. Was für ein Blut? Von wem kam das Blut? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, es war irgendwie Tierblut. Von Tieren, ja. Denke ich mir mal jetzt so. Und dann, es waren Gesänge immer viel dabei, viele wie so Choräle. Es wurde drumherum getanzt. Und dann wurden eben auch die sexuellen Handlungen vollführt. Vor allen anderen Leuten? Genau. Haben diese sexuellen Handlungen nur die Männer vollführt? Nein, auch Frauen. Auch Frauen. Das ist in diesen Gruppierungen, dass da wirklich auch Frauen Täterinnen sind. Das heißt, deine Eltern haben dann zugesehen, wie andere dich auf diesem Altar sexuell missbraucht haben? Zugesehen oder auch mitgemacht, genau. Und du bist da reingewachsen und hieltest das für ganz normal? Ja, man lebt in so zwei Welten eigentlich. Es gibt halt einerseits dieses Kind, was irgendwo ganz normal zur Schule geht, weil ein Kind hat natürlich Mechanismen, wenn es ganz, ganz klein in solche Strukturen geboren wird, das zu verdrängen. Im Fachterminus nennt sich das auch Dissoziation, ja. Abspalten. Genau, ja. Und wenn das halt früh genug losgeht mit solchen schweren Gewalttaten, können die meisten Kinder sich so weit abspalten, dass ein Anteil, sage ich jetzt mal so, ganz relativ normal auch in die Schule geht, ohne groß auffällig zu sein. Ja. Und die anderen Persönlichkeitsanteile sind das wirklich, die dann entstehen. Die sind halt dafür da, das dann auch auszuhalten. Das ist sehr gut erklärt, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Das ist so schwer vorstellbar für uns, das sind ja Parallelwelten, die in unserer Welt leben. Zum Beispiel deine Eltern, ich mag das Wort Eltern gar nicht sagen, wenn die dir das angetan haben, also deine Erzeuger, was waren die beruflich, wo standen die gesellschaftlich? Das waren ganz oft komischerweise ganz hohe Tiere. Mein Vater war ein ganz hohes Tier, der war im Stadtrat, ein ganz angesehener, also jetzt nicht national, aber halt so auf Gemeindeebene, ein ganz angesehener, unbescholtener Bürger. Man hört ja immer wieder von solchen Dingen und dann wundere ich mich, dass es doch nicht eher und genauer durchsickert. Diese Geheimhaltung scheint sehr gut zu funktionieren. Richtig, und ich glaube, dass das daran liegt, dass die meisten Kinder da eben reingeboren werden und von vornherein eigentlich in dieser Parallelwelt leben. Und entsprechend schweigen. Und entsprechend schweigen, also es ist halt auch so, dass in diesen Gruppierungen eben, es geht nicht nur, wie gesagt, um diese sexuelle Gewalt, sondern es geht einfach auch um Macht. Aber weißt du, es gibt ja Aussteiger aus allen möglichen Gruppierungen, Nazi-Aussteiger aus, von Scientology und so, aber da hat man noch nie etwas gehört, dass jemand mal so richtig alles aufgelegt und hingeblättert hat, vielleicht auch noch Aufnahmen veröffentlicht hat. Es gibt schon so ein paar Fälle, wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, aber halt sehr wenig, weil man darf nicht vergessen, wir Opfer, sage ich jetzt mal, sind natürlich massiv auch psychisch geschädigt. Jetzt ist dir in deinem Leben bis Anfang 20 ein ungeheuerliches Verbrechen angetan worden, genauso wie der Anruferin gestern. Genau. Du bist dann in das Zeugenschutzprogramm gekommen. Das heißt, dadurch wurdest du sofort isoliert, auch von deiner Familie. Genau, das war... Niemand wusste, wo du warst. Das wusste keiner, das wusste nur die Polizei. Aber jetzt, das ist ein gutes Stichwort, die Polizei. Nun warst du in Obhut der Polizei. Ja. Warum hast du nicht gesprochen? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht gesprochen hast. Ich habe nicht gesprochen, weil man von klein auf eingetrichtert kriegt, wenn man irgendwas sagt oder wenn man sich auch nur auffällig verhält. Dann? Die trichtern einem ein, dass sie einen umbringen. Das heißt, du hast bis heute 20 Jahre geschwiegen? Ich habe Therapie gemacht. Mhm. Hinterher, also ich sag mal so nach 2-3 Jahren im Zeugenschutzprogramm, das ist schon so, dass man natürlich auch eine lange Zeit von der Polizei auch betreut wird, vorbereitet wird. Mhm. Ich hatte einen sehr, sehr guten Zeugenschutzbetreuer, wenn man das immer so sagen kann. Aber du hast bis heute keine Anzeige erstattet? Nee, es ist mir einfach zu gefährlich. Andererseits denke ich mir, die werden ja ihr Unwesen weitertreiben. Ja. Es liegt ja, du hättest ja eine ganz große Macht, ganz viel Unglück, was man dir auch angetan hat, zu unterbinden. Du könntest Kinder retten. Einerseits ja, es ist auch ein sehr großer Gewissenskonflikt für mich. Mhm. Aber dadurch, dass ich so viel Therapie gemacht habe, kenne ich auch ein oder zwei Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist, wenn auch in anderen Gruppierungen. Mhm. Es geht schon damit los, zum Beispiel, es gibt dieses Opferentschädigungsgesetz. Mhm. Damit geht es zum Beispiel schon los, man muss wirklich erstmal die Täter benennen. Mhm. Die gehen an die Täter, dadurch würde ich mich in wirklich Lebensgefahr bringen. Ich verstehe. Hattest du Geschwister? Nein. Nein, du hast alleine. Mhm. Ja, gut, das muss man natürlich akzeptieren. Wenn das für dich deine Entscheidung so ist, dann ist das... es ist ein großer Gewissenskonflikt. Ich verstehe. Mhm. Und das nächste ist natürlich, ich müsste alles, was ich irgendwie noch weiß, offenlegen. Mhm. Ich müsste nochmal durch diese Hölle gehen. Mhm. Weil ich habe das bis heute nicht geschafft, auch in ganz verschiedenen Traumatherapien das aufzuarbeiten. Mhm. Weil einfach diese Stabilität ist auch nicht da. Eine ungeheure Belastung wäre das. Ja, das ist also, ich bin deshalb auch für mein Leben dadurch psychisch gezeichnet. Natürlich. Deshalb danke ich dir wirklich sehr, Inka, dass du hier angerufen hast. Und wir haben ja ein wenig über diese Zeit gesprochen und das hat dich dann wieder daran erinnert. Mhm. Danke dir sehr und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Kann ich dir von unserer Seite noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Das ist super nett, aber ich denke, das ist nicht nötig, weil ich habe auch heute immer noch intensive therapeutische Betreuung. Ja, das glaube ich, dass du wahrscheinlich da gut versorgt warst. Das ist okay, aber es ist super nett. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir auch von ganzem Herzen alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Inka. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben und die Mail bitte nicht zu lang zu fassen, sondern relativ kompakt, damit die Kollegen schnell reagieren können. Hier ist die Anina und Anina ist 21. Guten Morgen, Anina. Hallo, guten Morgen. Hallo, Anina. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich jetzt einen Rückfall habe. Also ich habe seit 4 Jahren schon Magersucht. Du hast Magersucht? Ja. Ja. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Ja, schalt die mal aus und geh mal so richtig ans Telefon, dann versteht man dich besser. Ja, ist klar. Ja, überhaupt ein Tipp an alle, die anrufen, bitte nicht per Freisprechanlage. So, umgestellt. Ja, jetzt höre ich dich nur überhaupt nicht mehr, Anina. Nee, du bist ganz, ganz, ganz, ganz weit weg. Da, du hast irgendwas verstellt. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser, genau. Okay, also seit 4 Jahren in Magersucht. Ja. Mhm. Und ich war schon in stationäre Therapie, schon 3-mal. Mhm. Und nach meinem dritten Aufenthalt dachte ich eigentlich, dass es jetzt endgültig ist mit der Magersucht, dass ich die Magersucht besiegt habe. Aber ja, jetzt bin ich umgezogen. Ich studiere jetzt Architektur. Mhm. Und ja, habe jetzt einen Rückfall. Ja. Und ich weiß nicht, ich schaffe das halt nicht mal auf eigene Kraft. Mhm. Das Was genau heißt Rückfall? Ja, also schwierig zu sagen. Also ich esse kaum noch was. Also ich setze meine ganze Kraft so fürs Studium. Mhm. Das ist wirklich so, also du, teilweise auch vergesse zu essen. Also ich weiß nicht, ganz schwierig momentan. Ja, also du erbrichst auch nicht. Du isst einfach gar nichts mehr oder ganz wenig. Nee, also ich erbreche nicht, ich esse einfach nicht. Mhm. Also das ist, Beschreib dich doch mal, damit ich mir das ganz gut vorstellen kann. Wie groß bist du und wie viel wiegst du? Also ich habe immer auf diese Frage gelogen, aber jetzt sage ich mal die Wahrheit. Ich bitte dich sehr darum, ja. Ja, also ich bin 1,65 groß. 1,65? Und wiege 36 Kilo. 36 Kilo. Ja, Anina, also das ist auch schon mal viel weniger. Das ist jetzt nicht mein niedrigstes Gewicht. Und mit 36 Kilo schaffst du es, an die Uni zu gehen und zu lernen? Ja, also ich habe schon Kraft. Also ich setze wirklich meine Kraft so fürs Studium. Ich schreibe auch gute Noten, zwar auch während der Schulzeit so. Mhm. Und das war halt jetzt in letzter Zeit so stressig wegen den Prüfungen und ich habe mir halt jeden Tag gedacht, ja, morgen wird es besser, aber... Was überhaupt nimmst du so pro Tag durchschnittlich zu dir? Ja, also heute war es ein Joghurt zum Beispiel. Mhm. Und ja, sonst immer so ein Apfel oder ein Joghurt oder, ja. Ein Apfel also oder ein Joghurt für den ganzen Tag, das ist natürlich wahnsinnig wenig. Ja, also ich... esse halt sehr langsam und weil es so stressig war, also ich hatte so keine Zeit jetzt wirklich, also es ging mir wirklich nach meinem dritten Aufenthalt viel besser. Ich hatte fast Normalgewicht. Wie weit warst du hochgekommen nach dem letzten Aufenthalt? Also nach dem Aufenthalt, das war nach meinem Abi, da war halt meine Entscheidung, so in die Klinik zu gehen, das erste Mal, weil die ersten zwei, das war eine Zwangseinweisung und ich musste da zwangsernährt werden. Und Wer hatte dich zwangs eingewiesen? Das war halt vom Arzt, das war eine Notaufnahme, weil halt meine Blutwerte so schlecht waren. Ja. Und aber da muss ja jemand den Notarzt benachrichtigt haben. Wer hat das getan? Ja, also meine Eltern waren das natürlich. Also die waren auch, die haben jeden Tag geweint. Und Welches Gewicht war das beste Gewicht nach einem Klinikaufenthalt? Ja, ich wurde halt immer so mit so 42, 43 entlassen. Was ja schon, was okay ist. Ist auch noch rank und schlank, aber das geht schon. Ja, also, aber das war halt in meinem Kopf, hatte sie halt nichts verändert, so nach den ersten zwei. Erstens war so mit der Einstellung, ja, sobald ich hier rausgehe, dann nehme ich wieder ab. Und das war, ich hatte eine Magensonde. Also, das war ganz schrecklich, aber mein... Moment, hab ich nicht verstanden. Die haben dir eine Magensonde gelegt in der Klinik? Ich hatte das zweimal. Weil das so schlimm war, weil du so unterernährt warst, dass es gar nicht mehr anders ging. Ja, also war schon eine krasse Zeit. Aber du hast ja nicht die ganze Zeit in der Klinik eine Magensonde gehabt. Nee, also es war so, dass man, wenn man jetzt mehr gegessen hat, also man hatte, die ersten Wochen hatte ich die schon, und wenn man halt mehr gegessen hat, dann hat man weniger diese flüssige Nahrung dann bekommen. Also wie war das denn für dich, die du das Essen so sehr hasst oder so ablehnst, wenn du dann in der Klinik doch für deine Verhältnisse viel gegessen hast? Was war das für ein Gefühl für dich? Ja, das war, ich weiß nicht, es war auf einer Seite gut, dass man halt mir so die Kontrolle weggenommen hat, weil ich wollte alles kontrollieren und ja, jetzt war ich sozusagen gezwungen zu essen. Ich habe diese flüssige Nahrung so gehasst, also da war es mir schon lieber zu essen, als ich wollte diese Magensonde auf jeden Fall, also auf jeden Fall dann rausbekommen. Und kannst du dich erinnern, jetzt mal abgesehen von der Magensonde, die vergessen wir jetzt mal, was du da in der Klinik gegessen hast, wo du dachtest, wow, das ist ja schon ziemlich viel und ich habe das jetzt gegessen. Da warst du vielleicht stolz drauf. Ich war eigentlich nie so wirklich stolz drauf, dass ich Also es war eher für mich eine Niederlage, ach so, wenn ich so viel essen musste. Aber erzähl doch mal vielleicht ein Beispiel, von dem du sagst, das war schon sehr viel für mich. Ja, also die Portionen, die waren schon immer krass viel, auch jetzt, wie, also nachdem ich dachte, also es war für ein normaler Mensch auch eine viel zu große Portion. Also das war aber alles so Kartoffel und Fleisch und Gemüse und sowas? Ja, also Fleisch nicht, weil ich mich vegetarisch ernähre, aber das war halt schon Gemüse und Kohlenhydrate. Also ein dicker Teller voll. Ja, ja. Anina, du hast gesagt, seit 4 Jahren leidest du darunter. Ja. Vorher hast du ganz normal gelebt? Ja. Was ist vor 4 Jahren passiert? Ich weiß nicht, also als ich mit der Magersucht überhaupt, als ich das bekam, ich habe das gar nicht realisiert, dass ich das habe. Also ich dachte, alle anderen spinnen. Ich bin total gesund und mir fehlt eigentlich nichts. Also ist da nichts Gravierendes passiert vor 4 Jahren? Also, ich weiß nicht, bei uns in der Familie wurde halt viel über Essen so geredet. Meine Schwestern sind älter als ich, haben öfter eine Diät ausprobiert und ich habe das alles mitbekommen. Aber du hattest vorher keine Diäten gemacht? Nee, also nee. Bei mir ist es so, wenn ich eine Sache mache, dann ziehe ich das wirklich richtig durch und perfekt. Und bei mir war das so das Abnehmen. Ich habe angefangen, habe wirklich perfekt geschafft. Ja. Wenn du so in dein Leben zurückschaust, was würdest du sagen, was war das Schlimmste und Traurigste für dich, abgesehen jetzt mal von der Magersucht? Ich weiß nicht, also jetzt während meiner Magersuchtzeit oder davor? Nee, dein ganzes Leben. Also mein schlimmster Moment, als ich gehört habe, wie meine Eltern im Schlafzimmer weinen, weil die Angst hatten, dass ich jetzt sterbe. Und das ist so eine Sache, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Verstehe, da hattest du ja die Magersucht schon. Ja. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter davor, als du die Magersucht noch nicht hattest. Was war da so das Schlimmste und Traurigste? Ich weiß es nicht. Vielleicht als mein Freund mich verlassen hatte. Ja. So, jetzt hast du erzählt, es gibt wieder einen Rückfall, dir geht es schlecht, du wiegst nur 36 Kilo. Es muss wieder was passieren, Anina. Ja. Ich rate dir dringend noch einmal zu einem Klinikaufenthalt. Du wirst jetzt sagen, nein, nicht schon wieder. Ich habe es ein paar Mal schon hinter mir. Es bringt ja doch nichts. Nee, also bei mir ist so, nach meinem dritten Aufenthalt, das war auch meine Entscheidung, in die Klinik zu gehen. Und ich wollte gesund werden. Und ich wurde da entlassen und ich war gesund. Also ich ging ein Jahr gut. Also ich wollte auch nicht abnehmen und ich hatte so die Magersucht wirklich hinter mich gebracht und da lief alles perfekt. Und jetzt habe ich halt mein Studium. Ja. Also ich wollte auch... Würdest du denn nochmal den Schritt machen, in eine Klinik gehen? Nee, da würde ich jetzt mein Studium nicht hinschmeißen. Gut, Anina, lange Rede, kurzer Sinn. Es muss ja was passieren. Wenn du nicht in die Klinik willst, okay, das ist deine Entscheidung, dann musst du aber ganz schnell eine ambulante Therapie beginnen. Ja, ich weiß. Sonst kannst du dein Studium vergessen, weil du sonst zu schwach bist und im schlimmsten Fall stirbst du. Ja, also ich habe schon den Willen, gesund zu werden, aber ich hatte jetzt kaum Zeit überhaupt zu essen und jetzt noch halt so Therapien. Ich weiß, es muss was passieren und den Willen habe ich. Nee, komm, da müssen wir uns beide nichts vormachen, dass du keine Zeit für Therapie hast. Wenn man schwer krank ist, hat jeder Zeit für Therapie. Und du bist schwer krank. Das ist nicht irgendein Kleinkram, was du da hast. Du bist schwerst erkrankt. Und du spielst mit deiner Gesundheit, mit deinem Leben, mit deiner Zukunft. Und da appelliere ich wirklich auch an dein Verantwortungsbewusstsein für dich und dein Leben, dass du was unternimmst. Ja. Immerhin hast du nach einem Klinikaufenthalt hast du ein Jahr normal gelebt. Das ist ein großer Erfolg. Und auf diesen Erfolg kannst du auch wieder aufbauen. Das kann sich wiederholen, dass du vielleicht sogar 2, 3 oder vielleicht sogar für immer normal lebst. Aber du weißt das muss ich dir gar nicht erzählen. Da musst du mitmachen, das musst du wollen. Sonst gehst du unter, du gehst vor die Hunde. Ja. Da müssen wir nichts beschönigen. Du weißt so viel über die Krankheit und über dich, da müssen wir uns gar nichts vormachen. du gehst auf extrem dünnem Eis und du bist ganz schnell eingebrochen und dann holt dich da keiner mehr raus. Ja, das Schlimmste jetzt für mich überhaupt, meine Eltern zu sagen, dass ich jetzt diesen Rückschlag habe. Ich wohne jetzt alleine und sie haben mich seit 3 Monaten nicht gesehen. Also in diesen 3 Monaten habe ich wieder abgenommen. Da kommt eins zum anderen. Ja. Anina, ich möchte, dass meine Psychologin dir einfach mal ein paar Ratschläge gibt für ambulante Therapien. Du brauchst keine Sorge haben, dass sie dich jetzt da als Psychologin quatscht. Das wird sie nicht machen. Es ist ein reines Infogespräch. Das möchte ich sehr gerne anbieten. Okay. Ja, dann legst du auf und die Alexandra ruft dich zurück. Und mach etwas. Mach es. Ja. Ich drücke dir Daumen und wünsche ganz viel Glück und gutes Gelingen. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Danke sehr. Ciao. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir und das ist die Zeit für Stefan. Und Stefan ist 45. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's? Ich wollte mit dir reden über den Tod meiner Mutter. Wann ist deine Mutter gestorben? Meine Mutter ist am Dienstag eingeschlafen. In dieser Woche? Ja, jetzt Dienstag. Das ist ja ganz frisch. Das ist ganz frisch, ja. Was ist genau passiert, Stefan? Meine Mutter ist quasi, man kann sagen, meine Mutter ist am lebendigen Leibe erstickt, kann man sagen. Was für eine Erkrankung hatte sie? Ja, die Lunge hat sich aufgelöst über Jahre hinweg. Welche Erkrankung steckt dahinter? Ja, das weiß ich gar nicht so genau, wie das genau heißt. Mhm. Aber sie hatte ganz, ganz viele Sachen. Also das ging übers Herz und über schweres Rheuma aber zu guter Letzt war es nachher die Lunge dann. Mhm. Also eine lange Leidenszeit liegt hinter euch. Ja, eine ganz lange Leidenszeit. Wie alt ist deine Mutter geworden? 77. Mhm. Du sagst, sie hat sehr gelitten zum Schluss. Sie hat zum Schluss die letzten 5 Tage hat sie sehr gelitten. Warst du bei ihr? Ich war die Nacht noch bei ihr, dann bin ich um 2 Uhr nachts ungefähr weggefahren und dann war aber mein ältester Bruder bei ihr und morgens dann wieder andere Geschwister, sie war nie alleine und zum Schluss waren dann einige da natürlich. Ist sie zu Hause gestorben? Ja. Lebt der Vater auch noch? Nein, der ist vor 15 Jahren auch zu Hause gestorben. Mhm. Also den haben wir auch aus dem Krankenhaus rausgeholt. Er war im Krankenhaus, er hatte Krebs. Mhm. Und da hat das Krankenhaus gesagt, also wir werden das nicht schaffen. Das wird schwer. Aber er wollte nicht im Krankenhaus sterben, also unbedingt nicht. Und dann haben wir uns entschieden, ihn nach Hause zu holen und haben ihn auch rund um die Uhr, alle Kinder quasi, und auch natürlich dann die Mutter ja noch auch ihn dann versorgt, bis er dann zu Hause eingeschlafen ist. Also habt ihr alles richtig gemacht und jetzt offensichtlich auch. Die Mutter ist zu Hause gestorben und im Beisein ihrer Kinder und nahen Angehörigen. Nur da ist jetzt so, unter den Geschwistern ist natürlich jetzt so auch so ein bisschen, dass wir eben nicht wissen, ob wir alles richtig gemacht haben, weil einige meinen natürlich so, dass man sie ins Krankenhaus hätte bringen müssen. Hatte sie denn zum Schluss eine ambulante Hospiz- oder palliativmedizinische Betreuung? Nein. Nein. Sie wollte das alles nicht. Sie war im Juni letzten Jahres hat sie eine leichte Lungenentzündung bekommen, so wie jetzt quasi auch. Und da hat sie 4 Tage oder 5 Tage sich dagegen gewehrt. Also der Hausarzt hat ihr mehrmals auch gesagt, sie muss ins Krankenhaus und dann haben wir quasi gewartet, bis sie nicht gar nicht mehr konnte, weil sie hätte sich sonst ja auch gewehrt und dann haben wir sie ins Krankenhaus verbracht und da wurde sie dann künstlich beatmet und da haben sie dann nach 2 Wochen circa wieder so einigermaßen auf die Beine gekriegt und dann sollte sie weiter künstlich auch zu Hause beatmet werden mit richtigen Geräten. Ja. Das hat sie aber verneint, das hat sie abgelehnt, dann ist sie da in ein Sterbezimmer gekommen. Und dann hat sie sich tatsächlich da wieder rausgekämpft, so nenne ich das mal, und war, ja, ich sag auch mal, teils sauer auf uns. Und hat gesagt... Sauer, dass ihr sie ins Krankenhaus habt. Dass wir sie ins Krankenhaus, dass sie da wieder beatmet worden ist, dass sie künstlich beatmet worden ist. Sie wollte das nicht, aber sie hat das vorher auch nie so ganz klar gesagt. Sie wollte unbedingt zu Hause und sie wollte keine großen medizinische Hilfe. Sie wollte unbedingt zu Hause und sie wollte keine künstliche Beatmung. So in dem Krankenhaus ist sie mit Maske beatmet worden und wir haben dann so gedacht, über eine Maske ist das noch für uns in Ordnung, aber über intubiert nachher nicht mehr. Mhm. Ja. Nur hat deine Mutter, eure Mutter, deine Mutter offensichtlich ja, wie gesagt, sehr gelitten und einen schlimmen Leidensweg hinter sich. Ja. Wie stand sie dem Tod gegenüber? Also sie war eine super lebensfrohe Person bis zum Schluss. Sie ist mit ihrem Gehwagen, aber wirklich noch überall, was sie irgendwie konnte, hingegangen. Mhm. Und hat nach außen hin immer gelacht, immer für Stimmung gesorgt. Gab es keine Erschöpfung bei ihr, dass sie mal geäußert hat, ich will sterben? Ja, das war jetzt. Das kam jetzt. Das kam jetzt. Das kam jetzt, ganz am Ende. Ja, und das und die Problematik für uns ist natürlich, sie hat jetzt wieder eine leichte Lungenentzündung bekommen und hat definitiv sich richtig, sag ich mal, gehalten und hat uns auch immer wieder gesagt, sie will nicht mehr ins Krankenhaus. Mhm. Aber wer hat sie denn, wenn sie nicht unbedingt nicht ins Krankenhaus wollte, wer hat sie denn dann medizinisch zu Hause betreut? Ihr Hausarzt hat Hausbesuche gemacht und sie hatte so ein Beatmungsgerät, aber mit so einem Schlauch quasi nur in die Nase, so ein leichteres Beatmungsgerät, da war sie auch mal einverstanden, aber sie hätte jetzt quasi eine richtige Druckmaske gebraucht mit Sauerstoff. Ja. Glaubst du denn, dass der Arzt ihr genügend Schmerz- und Entspannungsmedikamente verabreicht hat? Ja, das glaube ich. Mhm. Jetzt ist die Mutter gestorben, am Dienstag. Ja, jetzt Dienstag. Das ist natürlich eine Katastrophe, auch wenn ein Leidensweg vorangegangen ist. Man verliert seine Mutter. Ja. Glaubst du, oder du anders gesagt, du hast gerade gesagt, ihr macht euch Gedanken darüber, dass ihr vielleicht doch was falsch gemacht habt. Ja. Du hast sie jetzt gerade als sehr willensstark geschildert. Was könntet ihr denn falsch gemacht haben? Ja, dass wir nicht, also es fing so vor 2 Wochen wohl an. Also ich war jetzt nicht täglich bei ihr. Ich wohne nicht weit weg, aber ein bisschen weiter weg und arbeite auch jeden Tag. Und es fing dann wohl so vor 2, 2,5 Wochen an. Und dann, ja, und dann sagt man sich natürlich, warum hat man nicht gleich einen Krankenwagen gerufen? Aber sie wollte das ja eben nicht, ne? Stefan, das ist natürlich das Dilemma, in dem man als Kind, als Sohn, als Tochter steckt. Man, ja. Objektiv gesehen wäre es wahrscheinlich für sie besser und lindernder gewesen, wenn sie vielleicht in ein Hospiz oder auf eine Palliativstation gegangen wäre. Wenn der Patient das aber wirklich nicht will, dann kann man natürlich so einen schwerkranken Menschen auch nicht mit Macht dorthin treiben, dann schadet man den Menschen ja noch mehr. Ja, und das war so schwierig für uns. Ja, das glaube ich. Sie ist ja am lebendigen Leibe, man kann ja fast, eigentlich ja erstickt, ne? Als du das letzte Mal bei ihr warst, war sie da noch bei Bewusstsein? Ja, also ich bin nachts um 2 weggefahren. Sie konnte so gut wie nicht mehr reden, weil sie ja kaum noch Luft hatte. Sie hatte den Schlauch natürlich in der Nase. Mhm. Das war aber ja nicht ausreichend. Das hatten die Ärzte auch gesagt. Sie wird sterben. Der Hausarzt hat auch zu ihr gesagt, wenn sie keine Hilfe annimmt, wird sie sterben. Also sie war auch immer bis zum Schluss auch noch sehr mit Sarkasmus so. Ne? Also er hat dann auch gesagt, der Hausarzt hat dann gesagt, haben Sie denn einen guten Draht zum Pastor? Und sie hat dann so abgewunken, hat gesagt, ja, also aber das. Ja, und dann ist der natürlich auch dann, hat seine Tasche gepackt und also nicht sauer, er kannte sie, hat sie über Jahre hinweg behandelt. Und hat es akzeptiert. Und hat das akzeptiert und hat gesagt, ich kann hier nichts mehr machen. Wie hast du sie in Erinnerung von diesem letzten Besuch? Welches Bild ist dir vor Augen? Ja, das Bild ist, sie saß auf dem Sofa. Saß auf dem Sofa und hat fast immer geschlafen, ist immer hochgekommen, hat immer geschlafen, immer hochgekommen. Und ich habe dann probiert, über Umwege. Also im Krankenhaus durfte ich immer nicht kommen. Ich habe dann gesagt, Mensch, du kannst deine beste Freundin doch nicht. Sie hat noch so eine Freundin, die ganze Freundeskreis ist auch schon verstorben. Ich sagte, du kannst sie doch nicht hängen lassen. Wir waren auch. Also du hast bis zum Schluss immer wieder versucht, das mit dem Krankenhaus doch irgendwie. Ja, dass sie vielleicht doch irgendwie. Ich habe gesagt, sie hatte dann zwischendurch auch einmal ganz kurz gesagt, morgen. Ja, morgen aber weil ich bin der jüngste Sohn und sie wollte mich wohl auch beruhigen. Ja, sie hat dann wohl gesagt, so, ja, morgen überlege ich mir das nochmal. Und dann war sie tot schon am Morgen. Ja, sie wollte gar nicht. Sie hat das wohl nur gesagt, um mich dann auch so ein bisschen zu beruhigen. Ich hatte dann meine Mutti gesagt, ne, und dann hatte sie gesagt, sie will, also sie hat mir auch gesagt, sie will nicht mehr. Sie hat gesagt, ich will zu Papa und hat auch immer auf dem Fußboden gezeigt. So. Und dann habe ich gesagt, Mensch Mutti, ne, du hast 50-50, ne, auch wenn du ins Krankenhaus gehst. Ich sag, nee. Und dann hat sie nachher irgendwann mal zu mir gesagt, so nach zum Zweiten, ja, vielleicht morgen so. Ne, und dann, ich glaube, Stefan, dass ihr nichts falsch gemacht habt. Überhaupt nichts. Die Geschwister, die in der letzten Minute bei ihr waren, haben die es als sehr quälend beschrieben, den Sterbeprozess? Naja, also sie ist mittags, hat sie noch auch noch gesessen und da haben sie so ein bisschen zurechtgemacht, sie wollte dann so ein bisschen zurechtgemacht werden, die Haare und sowas. Mhm. Und das haben sie da auch noch gemacht und dann hat sie sich quasi bewusst nach diesen 5 Tagen Sitzen hingelegt, ist dann auch so eingeschlafen, also geschlafen erst noch und dann waren die immer im Raum und dann sind meine Geschwister, haben diesen Raum verlassen und aber nicht lange, also vielleicht 30 Sekunden, weil sie uns alle anderen angerufen haben gesagt, das sieht jetzt ganz schlimm aus, hatten mich auch auf der Arbeit angerufen und haben gesagt, Stefan, du musst sofort kommen, das sieht ganz schlimm aus. Und wie sie denn wieder in den Raum reingegangen sind, so nach wirklich 30 Sekunden vielleicht, da hat sie aufgehört gehabt zu atmen. Als ob sie gewartet hat, bis alle rausgehen. Wie man das so oft hört. Das ist verrückt irgendwie, ne? Das tut mir sehr leid, Stefan, dass du deine Mutter verloren hast. Ja. Aber so wie du es jetzt geschildert hast, kann ich dir nur als fremder, außenstehender Mensch sagen, ich bin sicher, dass ihr das Richtige gemacht habt. Ja. Ihr wart bei eurer Mutter, ihr habt sie betreut, ihr habt sie respektiert. Ja, das haben wir, den Zuschluss haben wir. Mein ältester Bruder hat da auch... Und mehr kann man nicht machen. Ja. Mehr kann man nicht machen. Und angerufen habe ich, das hatte ich auch zur Redaktion gesagt, sie hat fast 15 Jahre, wenn nicht sogar länger, deine Sendung geguckt. Ach, das freut mich, ja. Das ist wirklich wahr. Und dann meistens, sie konnte schon, sie hat ja diese Krankheit ging über Jahrzehnte oder über Jahre jetzt und sie konnte schon immer nicht gut schlafen, sag ich mal. Und sie hat uns immer von dir erzählt. Und ich kenne natürlich auch die Sendung, sie hat uns immer von dir erzählt. Und wie sie jetzt rausgetragen worden ist und wir alles da weggeräumt haben, haben wir sogar deine Nummer gefunden. Und sie hatte unsere Nummer hier, habt ihr gefunden? Unsere Nummer? Ja, die Nummer von der Redaktion, die lag da unter der Tischdecke und sie hat so ein bewegtes Leben gehabt und hatte so viel zu so viel Themen und hat uns auch mal erzählt. Dann wäre sie eine gute Gesprächspartnerin gewesen. Das wäre sie gewesen, ja. Das wäre sie wirklich gewesen. Dann schicken wir ihr von hier aus mal ganz gute Gedanken dahin, wo immer sie jetzt sein mag, Stefan. Und da habe ich zu meinen Geschwistern, ich rufe jetzt einmal für sie an. Das ist ja nett, das freut mich. Ja. Dann wünsche ich dir und deiner Familie, Stefan, viel Kraft und Zuversicht für die nächste Zeit. Ja, die werden wir haben. Am Dienstag wird sie beerdigt. Und dir alles Gute, Stefan. Ja. Wir denken an deine Mama. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören, Stefan. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Und es geht weiter mit der Susanne, die ist 55. Guten Morgen, Susanne. Hallo. Hallo, Susanne. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich meine Mutter vermisse. Ich habe ja gestern ihre Sendung gesehen. Ja, aber du kannst mich duzen, da ich dich ja auch duze. Ach so, ja, gut. Ja. Du vermisst deine Mutter? Ja. Wie lange hast du deine Mutter denn nicht gesehen? Gar nicht. Gar nicht? In deinem ganzen Leben nicht? Nein. Du bist adoptiert worden von... Nein. Ich war erst im Säuglingsheim und dann im Kinderheim und danach bin ich dann in eine Pflegefamilie gekommen. Warum hat deine Mutter, deine leibliche Mutter, dich damals weggegeben? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Hast du irgendwelche Informationen über sie? Ich habe schon Aktionen gemacht, um sie zu finden, ja, weil ich halt einfach ein paar Fragen an sie habe, als auch darum halt, warum sie mich weggegeben hat. Mhm. Du hast Aktionen schon unternommen, um da irgendwas rauszukriegen. Hast du schon was rausbekommen? Ja. Ach. Also bis zum 18. Lebensjahr, da war ich ja noch nicht volljährig, da musste ich ja immer meine Pflegeeltern fragen. Mhm. Aber nachdem ich dann volljährig war, habe ich dann ans Jugendamt geschrieben und die haben mir dann zurückgeschrieben, dass ich in Bodenteich, das ist oben in Norddeutschland, mal auf dem Rathaus anrufen soll. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Und die haben mir dann bestätigt, dass sie, meine Mutter da wohnt im Bereich von Bodenteich. Ach, und das heißt, sie lebt auch noch? Das weiß ich nicht. Als du damals das rausbekommen hast, dass sie da lebt, hast du nicht versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Doch, hab doch alles Mögliche probiert. Und ist das gelungen? Teilweise. Was heißt teilweise? Hast also du, hast einmal du... hat sie sich bei mir gemeldet. Ach, wie, telefonisch? Ja. Ach, du hast einmal mit deiner Mutter telefoniert? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war, wo ich meine erste Ausbildung gemacht habe, das war, da war ich 15, 16 Jahre alt. Oh ja, das ist sehr lange. Und da war ich halt noch nicht volljährig und da ich jetzt nicht adoptiert worden bin, war sie praktisch für mich der Vormund. Ich verstehe. So, das liegt jetzt... Und dann musste sie halt auch alles unterschreiben. Ja, das liegt jetzt sehr lange zurück. Da warst du, heute bist du 55. Ja. Damals warst du 16, da hast du mit ihr telefoniert. Ja. Was hat sie dir erzählt? Ja, meine Chefin ist zu mir gekommen, hat gesagt, meine Mutter wäre am Telefon. Mhm. Da habe ich halt gedacht, das wäre meine Pflegemutter. Mhm. Und die würde nie anrufen, nur wenn halt wirklich was Schlimmes passiert ist. Da bin ich halt ans Telefon gegangen und habe gefragt, was denn los ist. Und dann hat sie gesagt, ja, hier ist deine Mutter. Da sage ich, ja, was willst du? Und da hattest du es kapiert, dass das die Richtige ist? Nee, eigentlich noch nicht so richtig. Und dann hat sie halt nochmal dazu hinzugefügt, ja, hier ist deine richtige Mutter. Da warst du erstmal baff. Ja. Und was noch hat... war ich dann nach dem, was sie gesagt hat. Ja, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ja, sie hat ja jetzt den Lehrvertrag unterschrieben und sieht, dass ich ja jetzt Geld verdiene und dann könnte ich ja zu ihrem Lebensunterhalt beisteuern. Nein. Das heißt, die wollte einfach nur Kohle von dir haben? Ja. Die hat nicht gefragt, wie es dir geht und dass man sich mal sieht und dass man sich mal in den Arm nimmt? Nein. Die wollte nur Kohle von dir? Ja. Das ist ja unglaublich. Und ich war in dem Moment so perplex gewesen, dass ich den Hörer wieder aufgelegt habe. Das heißt, du hast dir nie einen Pfennig zukommen lassen? Nein, das habe ich nicht gemacht. Hatte sie dir denn ihre Telefonnummer gegeben? Nein. Und danach hat die sich nie wieder gemeldet? Nein. Warum, wenn die dich so schlecht behandelt hat, wieso vermisst du sie dann? Ich war in vielen Kliniken gewesen. Und in einer Klinik, wo ich gewesen bin, da sollte ich meine Biografie aufarbeiten, dass ich praktisch mal einen Abschluss mache mit dem, so wie es bis jetzt ist, ja, dass ich es besser verarbeiten kann. Und dabei ist dann halt auch die Sache dann gekommen mit meiner Mutter. Das verstehe ich schon, aber die Frage war ja, warum du sie vermisst, wenn du nie was Gutes mit dieser Frau... Das Vermissen in dem Sinne tue ich sie nicht. Ich möchte halt einfach ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, warum sie mich weggegeben hat. Dazu ich habe ja beim Jugendamt dann auch noch erfahren, dass ich drei Geschwister habe. Ach so, und während des Telefonates bist du gar nicht dazu gekommen, das zu fragen? Nein. Nun ist ich habe mich direkt danach gleich aufgelegt, ist weil ja, ich so verrückt war. Ja, das hätte ich auch gemacht, das finde ich auch richtig. Nun ist ja sehr viel Zeit seitdem vergangen. Es kann ja sein, dass sie schon längst verstorben ist. Nee. Ein Bekannter von mir, der arbeitet im Sozialdienst. Mhm. Und weil ich habe ein paar Mal probiert, im Altenheim anzurufen und sie zu sprechen. Und habe dort auch einen Brief hingeschrieben. Und dann hat er angerufen und hat eine Schwester getroffen und gefragt, ob er meine Mutter mal sprechen könnte. Weil ich einfach die Bestätigung haben wollte, ob sie wirklich meine Mutter ist. Ah, das heißt, sie lebt noch? Ja. Aber also vor 200 Jahren hat er mit ihr telefoniert. Aber auch da ist nichts weiter draus geworden? Nein. Das ist traurig, Susanne. Ich glaube, du kannst es vergessen. Ich muss es mal so hart sagen. Wenn du bist 55, wie gesagt. Die hat dich so lange, hat die dich hängen lassen. Und das Schlimmste finde ich, was du gerade erzählt hast. Du meldest dich nach 16 Jahren, du bist das Kind, ihr Mädchen, und die kommen mit Geld an, mit Geldforderungen. Das klingt nach einer Frau mit einem kalten Herz. Ja, aber es ist halt für mich immer sehr schwer gewesen, mit dieser Situation zu gehen. Das kann ich gut verstehen. Das wäre für mich auch schwer, wenn ich in deine Haut stecken würde. Deshalb war ich halt auch schon in sehr vielen Krankenhäusern, weil ich für mich meine, dass die Biografie erst dann abgeschlossen ist, wenn ich für Augenwänden und ein Bild wäre, was ich von ihr habe. Willst du denn nochmal irgendeinen Anlauf unternehmen, an sie ranzukommen? Ich werde nochmal probieren, hinzuschreiben und fragen, ob ich wenigstens ein Bild bekommen kann. Ich meine, du kannst es ja machen. Wenn es so ein großes Bedürfnis ist, dann mach es doch. Du hast ja nichts zu verlieren. Wenn du da eine Adresse hast, wo du hinschreiben kannst, dann mach das. Ich schlage mal Folgendes vor, Susanne, da dich das ja doch sehr umtreibt und ein großes Thema in deinem ganzen Leben ist, dass die Mutter irgendwie nicht da ist und sich nicht um dich kümmert. Das erfahre ich auch in vielen Kliniken, weil ich jetzt auch schwere Depressionen und Borderline habe. Ja. Deshalb möchte ich, dass wir uns gleich nochmal ein bisschen ausführlicher um dich kümmern. Das bedeutet, du legst jetzt auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Sprechen, okay? Ja. Ich wünsche alles Gute und hoffe, dass sie sich vielleicht dann doch nochmal meldet. Und wenn sie nur ein Bild schickt, das wäre ja sehr schön. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Susanne klang von der Stimme jünger, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, 55. Sie hätte auch 35 sein können. Naja, das ist manchmal mit den Stimmen so. Gisela, 75, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Gisela, bitte, bitte, Fernseher oder Radio, ganz Ton wegschalten. Hallo? Ganz wegschalten. Okay? Hallo? Ja? Ja? Alles weggeschaltet? Nee, ich hab nichts weggeschaltet. Nein, du sollst den Ton nur leise schalten, vom Radio oder vom Fernsehen. Hab ich doch. Sehr gut, dann können wir loslegen, Gisela. Ja, gut, alles klar. Um was geht's? Es geht darum, mein Sohn, darum geht es. Mhm. Mein Sohn ist vor 3 Wochen... Er hat sich fast 4 Jahre nicht bei mir gemeldet. 4 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, ist es auch. Und hat sich nicht um mich gekümmert. Er hatte eine Frau, die hatte 2 Kinder. Und da ist er dann gewesen. Und da haben die sich jetzt gezankt. Und dann hat die den so gereizt, dass er ihr eine geschlagen hat. Ins Gesicht. Dann hat er sich einen Hund angeschafft. Dann ist er mit dem Hund Gassi gegangen. Und als er wieder hochkommen wollte, nach was weiß ich, nach wie viel Zeit, hat sie ihn nicht mehr reingelassen. Hat ein neues Schloss eingebaut, hat schon einen anderen Mann gehabt wieder. Das war alles eine abgekaterte Sache. Ja, dann steht er mit dem Hund hier vor 3 Wochen bei mir vor der Tür. Wohnte er denn in deiner Stadt vorher? Nein, in einer anderen Stadt hat er gewohnt. War ganz weg. Und dann steht er vor 3 Wochen mit einem Hund hier vor der Tür. Ich habe immer mal gedacht, dass er mal kommt, aber nicht mit dem Hund. Und wollte jetzt wohnen bei dir? Ja, und dann hat er 2 Wochen bei mir gewohnt. Dann kommt er einen Morgen und sagt er zu mir, ich brauche 140 Euro. Ich sage, wofür brauchst du die? Ja, ich brauche die. Dann habe ich ihm meine Scheckkarte gegeben, meine Geheimnummer gegeben. Und dann rufe ich, er hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet bei mir. Dann hatte ich mal, ich mache alles Telefonbanking, ich bin behindert seit 1,5 Jahren. Und dann habe ich Telefonbanking angerufen, da sagt die zu mir, sagen Sie mal, was haben Sie mit Ihrem Konto heute gemacht? Ich sage, wieso ich gar nicht? Ich gehe gar nicht ans Konto. Ja, da sind 2x 150 Euro abgeholt worden und heute Morgen schon 300. Dann hat er das am Tag mehrmals wieder zurückgegeben. Wie zurückgegeben? Wem? Ja, er hat das dann an der Bank wieder zurückgegeben. Wie, das bare Geld hat er wieder zurückgegeben? Ja. Also quasi eingezahlt auf dein Konto? Ja, hat das wieder eingezahlt. Ach. Erst 300 Euro und dann 2x 150 Euro. Und dann habe ich ihn, als er dann kam der abends um 10:30 nach Hause. Und dann habe ich ihn gefragt, was damit ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, er geht immer zu einem Wettbüro. Ach du lieber Gott, da hat er gewettet, hat was gewonnen und hat das wieder eingezahlt bei dir. Ja, jetzt stell dir mal vor, er hätte das nicht gewonnen. Wäre das Geld weg gewesen? Dann wäre es weg gewesen. Erster Fehler. Und dann sagt die zu mir, ja, ich sollte ihm die Scheckkarte, hat er mir auch wieder gegeben, die Scheckkarte. Die habe ich so versteckt, dass er die hier in der Wohnung nicht finden konnte. Das ist auch richtig so, das war schon ein Fehler, dass du sie ihm gegeben hast. Ja, aber ich hatte Vertrauen zu ihm, habe ich das geahnt. Na, aber nach 4 Jahren, euer Verhältnis scheint ja nicht sehr rosig gewesen zu sein. Es war immer gut. Das war immer gut. Ja, wir haben ein super Verhältnis gehabt. Ach so, die Frau hat das gestört. Ja, die Frau, die mochte mich nicht. Das heißt, der Sohn ist spielsüchtig. Der ist spielsüchtig geworden, ja. Hat er auch eine Arbeit? Nein, hat er alles verloren. Er hat nichts mehr. Der hat noch nicht mal eine Garderobe, die er mal wechseln kann. Hat er das verloren durch die Spielsucht? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich denke, durch die Frau hat er das verloren. Dann hat die Frau, die hat ihn, die ist genauso alt wie er, die hat dann auf sein Konto hat die bei Versandhäusern Zeug bestellt und hat das von seinem Konto bezahlt. Ohne dass er das wusste. Wie wird es jetzt weitergehen? Bleibt er zunächst bei dir wohnen, Gisela? Nee, das pass auf. Und dann habe ich ihn, der war so böse zu mir, dass ich ihn habe rausgeschmissen. Dann hat er mir eine Dose mit, ich habe immer so eine große Dose von so einer Wurst und da mache ich immer so Ende des Monats oder in der Woche meine Portemonnaies leer, ich habe 2 Stück und mache das Kleingeld rein. Und da waren 50 Euro drin. Da hatte er vorher schon einmal 10 Euro rausgenommen und da sagt er, die können das bei mir hier an der Bank nicht annehmen. Das geht nur da, wo er wohnt. Ich sage, das gibt's gar nicht. Ich sage, Sparkasse ist Sparkasse. Und wenn die ihm in Köln oder sonst wo, die nehmen das überall an. Nein, er hat das verneint. Ja. Dann, wie ich ihn rausgeschmissen habe, einen anderen Tag, da war mir das so komisch, ich denke, guck doch mal, da hat er die Dose nicht mitgenommen, die ganze Dose leer gemacht. Ich frage nur, wann hat er das gemacht? Das klingt doch. Also, wieder ist das Geld weg. Das geht wieder das Geld weg, genau. Wo ist er denn jetzt hin? Weiß ich nicht, pass auf. Und dann ist er weg, hat sich lange nicht gemeldet. Und vorgestern, also am Montag, hat es dann wie verrückt hier bei mir geschellt. Und ich wohne im Moment alleine im Haus. Und ich mache um 22:30 niemanden auf. Und da fing ich schon an zu zittern. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. War er das? Ja, pass auf. Und dann kriegte ich Angst, dann habe ich die Polizei angerufen. Ah ja, sehr richtig, ja. Ich wusste ja nicht, ob er es war. Man konnte nicht aus dem Fenster irgendwie gucken oder... würde ich auch nicht sehen, weil das unheimlich dunkel ist. Okay, du hast die Polizei gerufen und dann? Ja, und dann stand die Polizei vor der Tür, was ich nicht sehen konnte und ich wusste, sie schellten auch wie verrückt. Und jetzt hatten die durch meinen Anruf meine Telefonnummer. Dann haben die mich angerufen, haben gesagt, sie stehen unten vor der Tür, ich möchte doch mal runterkommen. Das dauert aber etwas, weil ich behindert bin. Ja, wir verkürzen es jetzt mal. Was ist genau passiert? Ja, dann mache ich die Tür auf, da guckt der Hund mich an. Von deinem Sohn der Hund. Und der Sohn war nicht da. Nein, der war weg. Wie? Nur der Hund, den hat er angebunden. Der hat Hund angebunden, geklingelt wie verrückt und abgehauen. Das heißt im Klartext, Mama, kümmer du dich um den Hund. Ja, und ich kann das gar nicht. Erstmal bin ich behindert, ich hätte den anderen Morgen gar nicht mit dem Hund rausgehen können. Was ist jetzt mit dem Hund passiert? Und dann hat die Polizei gesagt, ich müsste den nehmen. Ich sage, ich habe eine kleine Wohnung, ich kann den Hund nicht nehmen. Ich kann mit dem noch nicht mal Gassi gehen. Dann habe ich so lange gebettelt, bis die sagten, ja gut, dann bringen wir ihn ins Tierheim rein. Und da ist er jetzt auch noch? Ja, und dann ist er gekommen gestern. Ich hatte gestern Nachmittag Besuch, meine Freundin war hier. Und dann hat er mich fertig machen wollen. War am Heulen, wie verrückt. Da sagt er, ich nehme mir das Leben, wenn ich den Hund nicht mehr kriege und so weiter. Also der Hund ist jetzt im Tierheim? Und er macht dir Druck. Wo wohnt er denn im Moment? Ja, der schläft irgendwo auf der Straße, auf der Bank oder sonst wo. Der hat nichts mehr. Er hat nicht mehr bei dir übernachtet jetzt? Nein, ich lasse ihn hier nicht mehr rein. Ich habe einfach Angst. Ich weiß nicht, wie der im Moment tickt. Ich verstehe, für dich ist das jetzt ganz klar. Sohn hin oder her, er kommt nicht mehr ins Haus. Du kümmerst dich nicht um den Hund. Der Hund ist im Tierheim. Und du machst die Schotten jetzt dicht. Ja, ich mach jetzt dicht. Ja, ich lasse mich nicht beklauen hier und belügen jeden Tag. Das geht gar nicht, was der mit mir gemacht hat. Ich verstehe. Jetzt hat die Tierärztin bei mir angerufen und hat sich nach dem Hund, das Tierheim hat auch schon bei mir angerufen. Und jetzt habe ich der Tierärztin, da habe ich gesagt, er möchte doch, dass sie den Hund ihm wiedergibt. Ich sage, der bringt sich um. Wird das so passieren, dass er den Hund wiederkriegt? Ja, der kriegt kostet pro Tag 10 Euro für den Hund. Gisela. Den muss er auslösen. Verstehe. Da hast du aber jetzt was mitgemacht die letzten Wochen. Das, ja, ich bin total fertig. Das glaube ich, das glaube ich. Du bist so fertig, das höre ich schon an deiner Stimme, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen müssen, um ein bisschen mehr Zeit für dich zu haben. Ja. Denn hier ist ja die Zeit begrenzt, du weißt, in der Sendung. Ja, ich weiß. Deswegen, Gisela, bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal und alles Weitere, was man dir, vielleicht haben wir noch ein paar gute Ratschläge und Tipps für dich, um dich zu stabilisieren, okay? Ja, das wäre nett. Sehr gerne, Gisela. Du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao. Dankeschön, Julian. Ja, ciao. Hier ist Thomas. Thomas ist 51. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Um was geht's bei dir, Thomas? Um was geht's bei mir? Dann die Geschichte, die vor 500 Jahren, 5,5 Jahren begann. Nicht vor 500 Jahren, sondern vor 5? Ja, 5,5 Jahren. Ja. Was damals hatte ich auch schon versucht, dich anzurufen. Damals ist mein Bruder ums Leben gekommen. Ah. Und ich kam nicht durch und der ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Mhm. Zusammen mit seiner Freundin, Verlobten, wie wir dann erfahren haben. Die beiden wollten also heiraten. Die ist auch gestorben. Die waren zu viert im Auto. Die fuhren auf einer Autobahnauffahrt Richtung Autobahn. Und ihnen kam einer entgegen, der zu schnell fuhr. Der ist aus der Kurve rausgetragen, frontal zusammengeknallt. Mein Bruder und seine Frau, Freundin, sind im Auto verbrannt. Und die beiden anderen konnten hinten zum Glück noch raus, weil es ein Viertürer war. Sonst hätten sie auch keine Chance mehr gehabt. Entgegenkommen heißt ein Geisterfahrer? Ja, aber nicht bewusst Geisterfahrer, sondern der ist halt auf der Ausfahrt zu schnell gefahren und deswegen aus der Kurve rausgetragen worden. Ach so. Und kam aus dem Grund, weil es keine Mittelleitplanke gab auf dieser Auf- und Abfahrt. Was für ein Unglück. Bruder entgegen. Was für ein Unglück. Sprich, wenn er 2 Sekunden eher da gewesen wäre oder 2 Sekunden später, wäre nichts passiert. Mhm. Ne? Aber das ist halt etwas, was uns alle, meine Familie, meine Eltern leben noch und ich habe noch einen Bruder, was uns alle in dem Augenblick natürlich sehr mitgenommen und geschockt hat. Aber natürlich, das ist ja hochdramatisch und tragisch. Ja, es war wirklich tragisch. Das ist auch der Augenblick, sag mal, von dem meine Eltern alt geworden sind. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Das ist vor 5,5 Jahren passiert. Das ist einerseits eine lange Zeit. Andererseits, wenn man ein großes Leid erfahren hat, gerade auch ein Trauerschmerz, sind 5 Jahre nichts. Wie ist es bei euch? Nein, das ist überhaupt nichts. Ich meine, ich hatte auch gestern versucht anzurufen, weil die Geschichte mit dem vermisst. Mm, du vermisst? Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Obwohl er ist 9 Jahre jünger als ich. Mein anderer Bruder, der noch lebt, ist 11 Jahre jünger. Ich habe mit meinen Brüdern im Grunde erst was zu tun gehabt. Mm. Da war ich schon längst zu Hause ausgezogen. Da war ich Mitte, Ende 20. Mm. Dann beginnt man mit den 9 und 11 Jahre jüngeren Geschwistern was zu tun. Ne? Ja, ja. Als ich 15 war, da waren die 6 und 4. Da hatte ich mit denen nichts zu tun. Mm. Aber als ich dann 25 war, da waren die 16 und 14, da begann es so einigermaßen. Ja, ja. Da war ich ja nicht mehr zu Hause. Du sagst, ab diesem Zeitpunkt sind eure Eltern wirklich gealtert. Wie merkst du das? Wie haben die sich verändert? Mein Vater war eigentlich immer sehr lebenslustig und das war er dann nicht mehr. Also mein Vater nimmt, oder sagen wir mal so, es nimmt meine Eltern beide mit. Mein Vater zeigt es nicht nach außen, er lebt es nach innen aus, das merken wir. Mhm. Und meine Mutter ist diejenige, die auch gerne nach außen erzählt, dass es schlimm ist, dass der Bruder, dass der Sohn nicht mehr da ist. Musste jemand aus der Familie ihn identifizieren? Es gab nichts zu identifizieren, die waren beide verbrannt. Das hat die Polizei gemacht mit Hilfe von DNA. Mhm. Haben beide bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wir brauchten, um das mal sarkastisch zu sagen, brauchen die noch nicht mehr einäschern zu lassen. Mhm. Das heißt, da kann man nur hoffen, dass sie schon vorher bewusstlos waren oder schon tot waren, bevor der Brand entstanden ist. Das haben uns die Spezialisten der Polizei gesagt. Man ist davon auszugehen, bei dem Aufprall waren sie schon tot. Und das ist das, was wir auch hoffen und glauben. Mhm. Mich halt nur, deswegen rufe ich halt auch an und das ist so das, was mich beschäftigt. Von dem Augenblick an, als er dann nicht mehr da war und Freunde und Verwandte und so weiter sich auch nicht richtig trauten, bei meinen Eltern anzurufen, da riefen sie mich an und fragten dann, sag mal, wie geht's denn deinen Eltern? Mhm. Habe ich denn das erzählt? Aber es hat mich nie einer gefragt, wie es mir geht. Es hat dich keiner. War mein Bruder, der weg ist. Ja, es hat dich keiner. Ja, meine Familie dann, ja, meine engsten Freunde, ich bin noch verheiratet, natürlich, da habe ich darüber reden können. Mhm. Ne? Aber ansonsten, diese entfernten Leute, nie hat mich einer gefragt, sag mal, Thomas, alles okay? Wie kann man das erklären? Wie kann man das erklären? Das ist Scham wahrscheinlich, vielleicht auch eben nicht nachdenken. Ich meine, es ist schlimm, wenn Eltern Kinder verlieren. Das ist mit Sicherheit nicht die richtige Reihenfolge und man traut man sich auch nicht, die Eltern anzusagen, wie geht's dir denn? 3 Wochen, 6 Wochen, ein halbes Jahr nachdem das Ganze passiert ist. Aber egal, wen ich getroffen Thomas, habe. Thomas, ich muss leider jetzt unterbrechen, die Sendung ist gleich vorbei, aber wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Du legst bitte auf, wir rufen gleich nochmal an. Tschüss. In der Technik, Tim Lohntke, bis morgen. Gute Nacht, tschüss.